1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns aus dem Wochenende zurück. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht, wie immer montags. Ich bin gespannt auf eure Anrufe. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert und über das ihr sehr gerne mit mir sprechen wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, die erste Anruferin heute Nacht ist 31 Jahre alt und heißt Janine. Hallo Janine. Hallo Domian. Janine, hallo. Was ist dein Thema? Ich habe meinen Mann verloren. Mein Freund. Ganz frisch. Ich habe ihn tot aufgefunden. Wann? Samstag früh um 8:30. Jetzt? Vorgestern? Ja. Wie alt ist er geworden? 43. Du hast ihn aufgefunden. Wo? Ich bin zu ihm gefahren am Freitagabend. Wir haben getrennte Wohnungen. Wir sind immer gependelt. Es war alles ganz normal. Er hatte mir nur mitgeteilt, dass es ihm nicht ganz gut geht. Er hat irgendwie überall Schmerzen und er wird sich noch ein bisschen hinlegen. Aber er hat mir freudestrahlend die Tür aufgemacht, hat nichts gesagt, dass irgendwas wäre. Und wir haben den Abend normal miteinander verbracht. Er kam die Nacht um 3 nochmal zum Kuscheln ins Bett. Wir haben oft getrennt geschlafen, weil er ganz laut geschnarcht hat. Ich habe dann meine Ohrstöpsel drin gehabt, sodass ich halt auch alles nur im Dämmerungszustand gehört habe. Er ist dann halt wieder auf die Couch gegangen. Ich habe um 3 das letzte Mal auf die Uhr geschaut. Wir reden von der Nacht von Freitag auf Samstag. Ja. Und zwischen 3 und 7 muss es passiert sein. Er ist praktisch von der Couch aufgestanden und sofort auf den Wohnzimmertisch gefallen. Und so habe ich ihn gefunden. Und du hast in einem Nebenzimmer geschlafen? Ich habe in seinem Schlafzimmer geschlafen und er im Wohnzimmer, ja. Und die Tür war zu? Meine Tür war zu und die Wohnzimmertür war angelehnt und dazwischen war halt noch ein längerer Flur. Das heißt, auch aufgrund der Ohrenstöpsel, die du hattest, konntest du das auch gar nicht hören? Hättest du es gar nicht hören können, dass er hingefallen ist, das Fallgeräusch? Ja. Dann bist also du morgens dann da, dann bist du aufgestanden um wie viel Uhr? Um 8:30. Weil ich halt, ich hab den Alarm von seinem Handy dann gehört und denke, wieso geht denn der nicht ran, wieso macht er das dann nicht aus und bin aber nicht gucken gegangen. Ja. Und bin halt nochmal eingeschlafen. Ja. Bin dann aufgestanden um 8:30. Und bist dann in das Zimmer gegangen. Bin dann ins Wohnzimmer gegangen, hab den Geldbeutel im Flur liegen gesehen und hab gedacht, oh shit, was ist jetzt los? Den Geldbeutel? Ja, weil klar, er wollte halt morgens zur Arbeit, ja. Ach so, und das war ein Zeichen, dass er noch da ist. Genau, genau. Und dann hast du ihn gleich tot vorgefunden. Ja. An was ist er gestorben? Das ist noch nicht ganz klar. Also erstmal, die Situation war halt schrecklich. Er ist halt auf den Tisch geknallt und dieser Tisch hatte außen Holzgestell und innen eine Glasscheibe. Und diese Glasscheibe hat er ja dadurch zerschlagen. Und ich dachte, also im ersten Moment denke ich, Andi, was ist denn los? Und gleich sofort Telefon 110 gewählt, ja. Ja, er war verletzt und es war blutgeschlossen. Er war nicht verletzt. Das hat man nicht gesehen, dass er verletzt ist. Er lag einfach da und es war ein Trümmerhaufen, ja. Und dann kam irgendwann der Rettungsdienst. Ja. Ich sollte dann laut Rettungsdienst am Telefon mit Reanimation versuchen. Da habe ich gesagt, ich glaube, der ist tot. Ich bin zu ihm hingegangen, habe ihn angeschaut. Er war schon ganz blau im Gesicht. Hat er die Augen geschlossen? Bitte? Hat er die Augen geschlossen? Ja. Ja. Und dann kam der Rettungsdienst und die haben den Tod dann auch festgestellt. Ja, die haben gesagt, da kann man nichts mehr machen. Was hast du denn für eine Vermutung, was es sein könnte? Herzinfarkt, Hirnschlag, sowas. Also die Kripo hat dann auch gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass es was Körperliches war. Aber Näheres werden wir noch erfahren. Ja, also krankheitsbedingt, das meint die Kripo, dass es kein Fremdverschulden gibt. Ja, also man hat halt jetzt nur Vermutungen und spekuliert halt, was es gewesen sein könnte. Gibt es denn den Hauch einer Vermutung, dass jemand anders in der Wohnung war? Nee. Nein. Nee. Du hattest mir gerade gesagt, dass er über Schmerzen im ganzen Körper geklagt hatte am Tag vorher. Ja. War das neu oder hat er das schon ab und zu mal sowas gehabt? Also er hat ab und zu mal gesagt, ihm geht's nicht gut, er legt sich hin nachmittags. Und ich hatte mich auch gewundert, klar, er war ein bisschen übergewichtig, er war Raucher. So Sachen, wo wir jetzt eigentlich angehen wollten, weil ich habe ja hier alles aufgeben wollen. Ich habe ja hier schon alles gekündigt. Ich wollte zu ihm rüberziehen. Ich habe ja auch eine Tochter. Und das wollten wir in 3 Monaten machen. Wir wollten zusammen ein Leben aufbauen. Wir wollten ein Haus bauen. Wir wollten heiraten, ein Kind bekommen. Alles komplett Programm. Wie lange kennt ihr euch überhaupt schon? Wir sind 1 Jahr zusammen. Ah ja. Aber so diese Formulierung, ich habe Schmerzen am ganzen Körper, die gab es vorher noch nicht. Er hat halt per SMS am Freitagmorgen geschrieben, mir tut alles weh, keine Ahnung warum. Ja, ich meine, sowas gab es in den Wochen und Monaten vorher, so eine Äußerung gab es nicht bei ihm. Nee. Machst du dir Vorwürfe in irgendeiner Form? Ja, schon. Inwiefern, Janine? Ja, das Problem ist, dass wir uns halt ein bisschen... ja, nicht gestritten hatten am Freitagabend noch. Wir hatten halt so eine Auseinandersetzung. Er hat mir halt einen Vorwurf an den Kopf geknallt und das tat mir sehr weh. Und ich bin dann um 11 ins Bett gegangen. Ich habe dann durch ihm gesagt, du, ich leg mich hin. Was hat er dir denn vorgeworfen? Er hat mir vorgeworfen, wir haben halt diskutiert und ich wollte mir dann am Samstag um 10 mit ihm eine Wohnung angucken, in die ich gezogen wäre mit meiner Tochter. Und dann hat er halt eine Aussage gemacht, die ich nicht verstanden habe. Es ging um die Schulanmeldung von jemand anderes, weil wir meine Tochter jetzt in der Schule angemeldet hatten da in Freiburg. Und dann hat er gesagt, ja, die eine hätte ihr Kind da auch angemeldet. Und ich habe die Aussage nicht verstanden, was er mir damit sagen wollte. Und dann war er patzig und ich habe dann gesagt, so, ich kann auch gern die Wohnung angucken und morgen dann wieder nach Hause fahren. Also eigentlich eine Belanglosigkeit. Ja. Eigentlich eine Belanglosigkeit. Aber hattet ihr denn nicht geplant, zusammen eine Wohnung zu nehmen? Erstmal nicht, nein. Weil wir gesagt haben, 2 Wohnungen auflösen und ausräumen und dann zusammenziehen. Wir wollten ja bauen. Also große Pläne waren da. Ja. Ja. Wie hast du denn jetzt den, ich meine, das ist ja ein unbegreiflicher Schock, den man da erlebt. Wie hast du jetzt das Wochenende verbracht? Also ich bin dann mit zu seinem Vater und der Frau gefahren. Das ist aber nicht seine Mutter. Aber die sind verheiratet und die haben mich dann eine Nacht aufgenommen, weil in dem Zustand konnte ich ja nicht nach Hause fahren. Genau, ja. Da haben wir halt gesprochen und sind noch was essen gegangen und ich habe dann die ganze Nacht nicht wirklich geschlafen. Ja. Dann sind meine Eltern hergekommen, meine Mama mit ihrem Mann, und haben dann die Kleine empfangen gestern, weil die war bei ihrem leiblichen Papa. Die kam dann gestern Abend heim. Ja, wie alt ist denn deine Tochter? 6. 6 Jahre. Das heißt, sie versteht das auch schon. Ja. Du hast es ihr erzählt. Ja. Was hast du ihr gesagt? Ich habe ihr gesagt, dass sie ja weiß, dass ganz schlimme Dinge passieren können und dass halt was passiert ist und dass wir jetzt ganz stark sein müssen, dass der Andi eben gestorben ist, dass das Herz aufgehört hat zu schlagen und dass er einfach die Augen zu hatte, und so habe ich ihn gefunden. Ja, wie hat sie das aufgenommen, das Kind? Ja, eigentlich erstmal mit Fassung, ja. So, also es ist irgendwie noch nicht angekommen, dann ist er halt zu meiner Mama und zum Rainer, und dann hat sie irgendwann gemerkt, oh Scheiße, da stimmt irgendwas nicht. Hat angefangen zu weinen und ich bin jetzt so traurig, und haben uns getröstet, bin ich halt zu ihr, und die war gleichzeitig aufgeregt, weil sie sich freut, jetzt zu Oma mitzugehen, und Das ist halt alles ein bisschen weiter weg und meine Großeltern leben auch noch und da ist sie halt auf dem Bauernhof im Spreewald und das war halt. Also ist so dieses schlechte Gewissen, was du hast, auch darin begründet, dass euer letztes Gespräch quasi ein bisschen Streiterei war? Verstehe ich, dass man da natürlich dann... Ja, und warum ich nichts mitgekriegt habe, ja? Warum ich nichts gehört habe, was wäre gewesen, wenn ich ihn gefunden hätte oder hätte ich ihm noch helfen können? Ja. Schläfst du denn immer mit diesen Ohrenstopfen? Ja, in letzter Zeit schon, weil er halt sehr, sehr laut geschnarcht hat. Und auch das war immer ein Thema gewesen, was wir besprochen hatten, was er angehen wollte. Was einfach ja auch gesundheitsschädigend sein kann. Natürlich. Aber da muss man dann sagen, dass das jetzt so Schicksal, das ist sein und euer Schicksal. Man kann ja nicht darüber nachdenken, was wäre gewesen, wenn du diese Ohrenstopfen nicht in den Ohren gehabt hättest. Ja. Ja, vielleicht hättest du dann irgendwas machen können, aber du hattest sie und du hast sie ja nicht im bösen Willen in den Ohren gehabt, sondern das war ja alles begründet, wie du es gerade auch schon gesagt hast. Was ich auch gut verstehen kann, ist, dass man ein schlechtes Gefühl hat oder besonders traurig ist, wenn gerade die letzten Gespräche mit einem Menschen, der verstorben ist, nicht gerade so schön waren. Aber ich war ja gerade schon ganz erleichtert, als du denn das erzählt hast, um was es da ging. Es ging ja eigentlich um nichts. Es war ja eigentlich, wenn ihr jetzt einen richtig schlimmen Streit gehabt hättet und du hättest ihm was vorgeworfen und er dir und so, dann wäre es, glaube ich, noch schwieriger zu verarbeiten gewesen. Aber so war es ja eigentlich, was so im Alltag vorkommt, dass man sich auch mal so ein bisschen ankäbbelt und so. Und dann ist es aber auch nicht letztendlich böse gemeint. Ja. Und er kam ja auch noch die Nacht ins Bett, ja. Ich habe ihn ja dann nochmal gespürt und gesehen und es tat ihm ja leid. Genau, das ist ja auch das ist ein guter Beweis dafür, dass es eigentlich wieder gut war, dadurch, dass er zu dir gekommen ist. Er hat sich ja da letztendlich dann von dir verabschiedet. Ja. So kann man es ja sehen. Ja. Hast du denn Menschen, Janine, mit denen du trauern kannst? Ja. Ja. Also im Moment bin ich halt alleine in meiner Wohnung, aber ich kann jederzeit Mama anrufen oder deine Leute anrufen oder Freunde. Tut mir wahnsinnig leid für dich. Tut mir wirklich wahnsinnig leid. Natürlich auch für ihn. Das war ja noch ein recht junger Mann, dass er so früh sein Leben hat aufgeben müssen. Ja, so aus heiterem Himmel, ja. So aus heiterem Himmel, ja. Und die hatte so viele Pläne auch noch. Ja. Ja. Janine, ich möchte gerne, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen sprichst. Ja. Das ist der Inga und ihr habt Zeit und könnt vielleicht auch noch ein bisschen eingehen, dann mal reden, was du auch noch in nächster Zeit tun könntest. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du das noch gar nicht so ganz richtig begriffen hast, dass das immer noch Schock ist jetzt. Ja. Das war ja gerade mal erst vorgestern. Ja, das ist richtig. Dann werden wir dich jetzt gleich zurückrufen, Janine. Du legst bitte auf und Inga ruft dich an. Und ich wünsche dir viel Kraft und alles Gute für die nächste Zeit. Vielen Dank. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss. Hier ist Lea. Lea ist 17 Jahre. Guten Morgen, Lea. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lea. Um was geht's bei dir? Ja, also es geht um meine Mutter und zwar hat sie ein Alkoholproblem. Oh je, das ist schlimm. Ja. Das ist sehr schlimm. Wie lange hat deine Mutter schon ein Alkoholproblem? Also eigentlich, solange ich denken kann schon. Das heißt, du bist ja mit aufgewachsen und groß geworden? Ja, kann man so sagen. Also als kleines Kind war das eigentlich noch nicht so. Ich habe es halt nicht mitbekommen. Und irgendwann, als ich halt älter wurde, habe ich das halt immer mehr gemerkt und mehr gemerkt und mehr gemerkt. Und ja, Lebst du bei deiner Mutter? Nein, ich lebe nicht mehr bei meiner Mutter. Lebt deine Mutter alleine? Nein, mit ihrem neuen Freund, mit dem sie seit, ja, was heißt neu, 7 Jahre halt. Ne? Ach so, ja. Und bist du das einzige Kind? Ja, ich bin das einzige Kind. Wie stark ist denn der Alkoholismus jetzt schon ausgebrochen? Wie zeigt er sich? Also es ist eigentlich schon so stark, dass sie halt auch gegen die Wand läuft und irgendwelchen Quatsch erzählt. Ja, halt solche Sachen, ne? Wie viel trinkt sie am Tag? Kannst du so ungefähr sagen? Ja, also dann trinkt sie halt, ich kann das immer nie so genau sagen. Also mehrere Flaschen halt so kleinere. Ja, dann trinkt sie halt noch Wein dazu und hat sowas. Was für kleinere Flaschen? Was ist da drin? Ja, Wodka, ne? Wodka. Und Rum und sowas, ja. Und dann Wein auch noch? Ja, Wein und Sekt und dies und das, halt alles. Das heißt, sie ist jeden Tag hackedicht? Nee, nicht jeden Tag. Das ist halt immer so, dass sie halt eine Woche dann betrunken ist, dann ist sie halt mehrere Wochen nicht betrunken und dann halt wieder eine Woche. Ach so. Es hat halt so einen bestimmten Zyklus. Den du aber nicht näher erklären kannst, wie der sich entwickelt. Nee. Oder warum ich der denke so ist. Nicht. Weißt du nicht. Also. Nee. Und sie hat einen Lebensgefährten, sagst du? Ja, richtig. Wie geht der damit um? Nicht so gut. Also er ist halt sehr bedrückt und traurig und enttäuscht und weiß halt auch gar nicht so wirklich, wie er damit umgehen soll. Mhm. Und sagt halt auch zu mir, ja Lea, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und dann versuche ich ihn halt irgendwie zu helfen. Aber ich habe halt das Gefühl, irgendwie bringt das nicht. Seit wann bist du denn raus aus der Wohnung, aus der Familie? Knapp ein Jahr, denke ich. Ja. Und wohnst du in der Nähe deiner Mutter? Ja. Bist du oft da? Es geht. Also im Moment besucht sie mich viel, weil ich auch jetzt frisch neu umgezogen bin. Also aus der alten Wohnung jetzt in eine neue. Mhm. Und ja, besucht mich halt fast regelmäßig, habe ich so das Gefühl, irgendwie Kontrolle habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch nicht, warum die Mütter das halt irgendwie haben. Ja. Redet ihr dann über ihren Alkoholkonsum? Nee, da kann ich gar nicht mit ihr drüber reden, weil wenn ich sie darauf anspreche, dann ist sie irgendwie so, ja, sie reagiert da irgendwie ganz komisch drauf, irgendwie. Wie denn? Wütend. Wütend? Ja. Ich gehe mir davon aus, dass du früher das öfter schon angesprochen hast. Ja, oft auch sehr traurig. Also ich habe auch geweint und so habe ich das versucht zu erklären, dass ich sehr enttäuscht bin. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das bringt nichts. Und wenn ihr Freund sie darauf anspricht? Ich glaube, ja, da reagiert sie genauso drüber. Also genauso drauf. Hat sie denn irgendwann in vielen Jahren mal eine Kur, eine Entziehungskur gemacht? Nee, das lässt sie nicht mit sich machen. Ich glaube, da möchte sie auch gar nicht so wirklich drüber reden, aber sie hat einen Psychologen gehabt. Mhm. Oder hat sie immer noch, soweit ich weiß. Mhm. Aber da kommt nichts Tolles bei rum, offensichtlich. Nee, irgendwie nicht. Wenn sie immer noch trinkt. Also ja, ich glaube, sie spricht nicht wirklich über den Alkoholismus darüber, sondern irgendwie mit ihren Ängsten und irgendwas, was sie halt damals irgendwie für Probleme hatte, weil sie, glaube ich, auch psychische Probleme hat. Ja, so, vielleicht weiß wie der, ich das jetzt irgendwie mitbekomme. Vielleicht weiß der Psychologe ja gar nichts von der Alkoholsucht. Nee, das kann natürlich auch sein. Das kann auch sein, dass sie dann so, auch wenn sie gerade eine Alkoholphase hat, dass sie sich so verstellt. Manch einem Alkoholiker sieht man das nicht an. Sieht man das deiner Mutter? Ja, richtig. Wie ist es denn bei deiner Mutter? Sieht man ihr das an, wenn sie stark getrunken hat? Ja, also ich merke das auf jeden Fall, weil ich halt teilweise damit groß geworden bin. Sie hat halt immer ganz kleine Augen und läuft so ganz komisch gebückt. Aber du hast gerade gesagt, sie läuft auch gegen die Wand, wenn es ganz schlimm ist. Ja, also das ist sie jetzt, wie ich das mitbekommen habe, schon 2 oder 3 Mal passiert. Also das finde ich schon wirklich schlimm. Du machst dir Sorgen um deine Mutter? Ja, auf jeden Fall. Das verstehe ich. Aber da sind dir die Hände gebunden. Ja, auf jeden Fall. Also das kann man nicht anders sagen. Wenn sie jegliches Gespräch sogar abblockt, ja. Das wäre ja schon mal die absolute Voraussetzung, überhaupt an jemanden heranzukommen, dass man mal darüber redet mit dem. Ja, richtig. Also wenn ich sie darauf anspreche, dann kommt eigentlich immer nur, ja, Lea, du hast damals das und das gemacht und dies und das und ach, halt so Schwachsinn kommt dann irgendwie immer aus ihrem Mund, wo ich mir denke, hey, das ist irgendwie schon die von gestern, du stehst hier, bist betrunken und dann kommst du mir mit solchen Sachen, wo ich mir denke, hey, hab doch einfach mal ein Herz für mich. Also sie macht dir Vorwürfe, und, was du irgendwann falsch gemacht hast, oder ja, was? Richtig, ja, richtig, richtig. Also das steht dann ja gar nicht zur Debatte in dem Moment. Ja, eben, das ist ja Schnee von gestern, kann genau. man sagen. Ja, ja, ja. Das alte Lied, Lea, wenn ein Alkoholiker, der muss das, also er muss erstmal ansprechbar sein. Er muss ja, zumindest kapieren, dass er ein großes Problem hat. Und dann muss er, der Alkoholiker, letztendlich auch die Entscheidung treffen, sich helfen zu lassen. Aber da scheint deine Mutter ja weit entfernt zu sein von. Ja, richtig. Ich meine, sie ist ja auch kein kleines Kind mehr. Sie muss ja wissen, was sie tut. Absolut. Wie alt ist sie? Sie ist 43. Mhm. Ist sie noch berufstätig? Ja. Was macht sie? Friseurin. Ja. Trinkt sie auch während der Arbeit? Also ich habe schon oft mitbekommen, also sie ist Privatfriseurin, sie fährt halt immer so mit ihrem Auto hin und her. Mhm. Und dann habe ich halt mitbekommen, als sie zu Hause die Haare geschnitten hat, ja, ich merke das ja, wenn sie betrunken ist. Und auch schon viele Kunden habe ich halt auch schon von anderen gehört, dass sie halt mal in ihr Manuela, so heißt meine Mutter, die halt, ja, die hat schon betrunken Haare geschnitten und dies, das, ja, denke ich mir auch, ja, klasse. Mhm. Tolle Mutter. Also, da gibt es gar keinen Rat, Lea, als den einzigen, das muss sie selbst kapieren und sie muss selbst wach werden. Man kann ja nochmal versuchen, sie massiv aufzurütteln und auch den Streit ruhig vom Zaun zu brechen. Richtig. Und das sollte ja ihr Freund auch machen, auch unter der Androhung, dass er sie verlässt. Ja, hat er auch. Ja, aber der muss das auch tun. Dann muss das, ja, habe ich ihm auch gesagt. Dann muss das auch tun, zumindest für eine gewisse Zeit. Also ich habe mir überlegt, vielleicht, wenn er jetzt mit ihr Schluss machen sollte, einfach mal um zu testen, hey, hört sich vielleicht dann aus Angst oder aus Traurigkeit dann, also macht er aus sie dann, aber dann muss er das auch klar ihr sagen, dass er das deshalb Schluss macht. Und das und auch im nüchternen Zustand am besten. Im nüchternen Zustand. Und dass er nur eine Chance sieht für die beiden, wenn sie sich in ärztliche Behandlung begibt. Ja, richtig. Ich meine, das kannst du ja, auch wenn sie, wie du sagst, da ja verspannt und aggressiv reagiert, mach es nochmal, sprich sie nochmal richtig drauf an. Ja, werde ich auch. Aber mehr kannst du nicht machen. Du kannst sie nicht zwingen, in eine Entziehungskur zu gehen. Das stimmt. Wie gesagt, sie ist ja alt genug, um das selber zu entscheiden. Aber ich denke mir, warum nimmt sie sich nicht einfach an Herz und sagt, ich tue das für meinen Freund und ich tue das für meine Tochter und für meine Gesundheit einfach. Aber selbst da überdenkt sie, denke ich, auch nicht. Nee, mehr. Weil die wahrscheinlich so tief in der Sucht ist. Wenn du sagst, solange du lebst, macht sie das schon. Das heißt, ja, also kann ich so sagen. Du bist 17 Jahre alt. Und vorher, weißt du, ob das vorher auch schon war? Ja, also damals war das wirklich sehr, sehr schlimm. Da haben wir in einer Straße gewohnt, da war das, weiß ich nicht, da hat sie sehr viel Stress gehabt und ja, da ist das halt irgendwie total ausgebrochen. Dann bin ich auch nach Hause gekommen und dann lag sie da weinend, alles verschüttet und hat da irgendwas von sich hingebabbelt. Mhm. Ja, war schon schlimm. Ich meine, auch in der Zeit, bevor du da warst, war sie da auch schon am Trinken? Also, bevor ich auf der Welt war? Und das weiß ich gar nicht. Hast du Kontakt? Aber ich glaube nicht. Mhm. Hast du den Kontakt mit deinem Vater? Ja. Was sagt der denn dazu? Ja, also der sagt, das ist eigentlich nicht so wirklich sein Kuchen, sagt er halt immer so. Aber er sagt auch zu mir, ja, Lea, versuch mit ihr darüber zu sprechen und du kannst auch mit mir darüber reden und versuch mir halt irgendwie zu helfen. Aber er weiß doch zum Beispiel, wann es angefangen hat. Er kann es doch ungefähr datieren, oder? Ja, also er meinte, da war ich noch ein bisschen jünger, er meint, das hat halt angefangen durch... Wir hatten einen Gärtner und der hat auch gerne mal getrunken. Hm. Ja, und ich glaube, dass die damals viel feiern gegangen sind und dass es dadurch irgendwie angefangen hat, dass der halt irgendwie ein bisschen angeschnackt hat. Hier, trink noch einen und noch einen, noch einen. Wie viele Jahre sind deine Eltern getrennt? Ich glaube, das sind jetzt 6 Jahre. Ah ja. 6 Jahre. Und mit dem anderen Mann ist sie dann gleich zusammengekommen? Nee. Ja, genau, kann man so sagen. Ich glaube, 6, 7 Jahre sind die nicht mehr zusammen, weil meine Mutter sich halt neu verliebt hat. Ja. Also Lea, ich kann dir nicht mehr sagen, als dass du sie nochmal richtig in die Zange nimmst. Ja. In der Hoffnung, dass du sie aufrütteln kannst. Und das solltest du vielleicht auch nochmal mit dem Freund von ihr besprechen. Ja, das werde ich auch und machen. Und letztendlich müsst ihr sie dann sich selbst überlassen. Anders geht's ja, nicht. Ja, richtig. Anders geht's wirklich nicht. Ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen. Ja, Domian, ich habe noch eine Bitte an Sie. Gerne. Und zwar dürfte ich ein Autogramm haben. Ja, natürlich. Ich dachte, jetzt kommt super. Eine große Bitte. Ja, und zwar könnten Sie draufschreiben von Domian für Lea. Ja, pass auf, wir müssen dich sowieso mal anrufen wegen deiner Anschrift. Das machen meine Leute im Hintergrund, okay? Ja, super. Okay, dann noch schöne Grüße von meinem Freund. Und ich wollte noch sagen, dass Sie das wirklich sehr super machen. Dankeschön. Und dass ich Ihre Sendung schon seit, 2, 3 Jahren auf jeden Fall verfolge und Sie das wirklich sehr, sehr gut machen. Dankeschön, Lea. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Dann hat sie 4, 5 Mal sie zu mir gesagt. Das ist doch gar nicht üblich hier. Ich möchte euch jetzt mal sagen, oder Ihnen, meine Damen und Herren, sagen, was wir für ein Thema diese Woche haben. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Familiengeheimnisse. Und ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die ein großes Geheimnis in der Familie haben und das auch ziemlich in der Familie so gehalten wird oder wurde, von dem niemand also etwas weiß. Zum Beispiel, dass es in der Familie ein Kuckuckskind gibt, dass irgendjemand in der Familie ein Verbrechen begangen hat. Oder dass es vielleicht auch sehr großen Reichtum in der Familie gibt und nach außen sieht das alles so harmlos aus. Oder seltsame Beziehungsgeflechte, von denen auch niemand etwas weiß. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Thema Familiengeheimnisse, jetzt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, dann könnt ihr euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de oder natürlich dann auch am Mittwoch anrufen. Familiengeheimnisse, unser Thema diese Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Yvonne, genau, Yvonne, 26. Guten Morgen, Yvonne. Hallo, Domian. Hallo, Yvonne. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Macht nichts. Um was geht's denn? Und zwar geht es darum, ich wurde vor 11 Jahren vergewaltigt. Vor 11 Jahren? Ja, vor 11 Jahren. 15 Jahre warst du alt? Genau. Wer war das? Es war damals ein Mann, den ich auf der Straße kennengelernt habe. Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen, der mich dann ansprach. Wir haben uns des Öfteren dann mal gesehen. Wie alt war der Mann damals? Sehr, sehr, sehr viel älter. Der war über 60. Oh. Ja, er sah allerdings nicht so aus. Na gut, er sah aus wie 50. Nee, noch jünger. Sah aus wie 40. So, ja. Und ich muss dazu sagen, ich sah mit 15 auch nie aus wie 15. Sondern wie 19. Schon sehr viel älter. Ich war sehr reif von der Figur her und schon sehr reif immer von, wie ich geredet habe. So kennengelernt und dann ab und zu getroffen? Genau, dann hatten wir uns dann öfters mal da in meiner Ecke wiedergesehen und... Wer hat denn eigentlich da wen angesprochen? Du, ihn oder er? Nee, er mich. Er dich, natürlich, Alter. Ja, und ich war halt damals dumm und vom Kopf her halt wie 15. Und er hat damals mein Traumauto gefahren, eine SLK. Ja, und Mercedes. Das hat mich natürlich beeindruckt und dann sind wir auch mal einen Kaffee trinken gegangen, wir sind auch mal nach Köln gefahren, es ist nie was passiert, er hat mich nie angepackt. Mhm. Ja, und... Hast du deinen Eltern erzählt, dass du den kennengelernt hast? Nein, hatte ich damals nicht erzählt. Also ganz geheim war das alles? Ja. Ja, und ich war auch zweimal mit bei ihm, da ist auch nie was passiert, zwar nur ganz kurz, aber es war halt nie was und beim dritten Mal ist es dann passiert. Bei ihm zu Hause? Bei ihm zu Hause, ja. Ich war in einer Schockstarre. Also ich habe mich nicht gewehrt, ich konnte mich nicht wehren. Mhm. Ich war einfach zu schockiert, also, weil dieser Mann stand auf einmal einfach nackt vor mir. Ja. Und ich wusste nicht, mit dieser Situation umzugehen. Ja. Ja, und nach der Tat hat mich dann die Polizei aus der Wohnung geholt. Warum? Weil eine Nachbarin das mitbekommen hat. Hast du doch geschrien? Nee, dass er mich mit nach oben genommen hat. Und er war wohl negativ sehr bekannt in seiner Gegend. Und die hat dann die Polizei gerufen. Aber und das ist aber eine aufmerksame Nachbarin. Ja. Wenn du nicht aussahst wie eine 15-Jährige, sondern wie eine junge Frau. Weil er wohl schon bekannt war, was sowas angeht. Ne? Also, ich allerdings nicht wusste. Aber die Tat war beendet und dann kam die Polizei. Genau, leider. Wie viel Zeit lag da noch zwischen? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall warst du noch in der Wohnung. Ich war noch in der Wohnung, ja. Ich weiß nur, was meine Mutti mir erzählt hat nachher. Wie ging denn das denn weiter? Das ist ja eine verrückte Situation. Da klingelt die Polizei, die dich rettet, obwohl du gerade was Schlimmes erlebt hast. Wie ging das weiter? Ich war natürlich total geschockt. Ich wusste nicht, wohin. Die Polizei, diese Situation und ich habe so reagiert eigentlich, wie man wahrscheinlich nicht reagiert. Ich habe nur gesagt, bitte, bitte, sagt nichts meinen Eltern. Die mussten ja meinen Eltern was sagen, weil sie mich ja nach Hause bringen mussten. Erstmal muss ich zur Wache aussagen und mich wundert übrigens, dass der überhaupt die Tür aufgemacht hat. Ja, ich bin froh. Ja, natürlich, ja klar. Also wie gesagt, nach Aussage meiner Mutter bin ich wohl auch einem Polizisten von denen die Arme gerannt, was ich heute nicht mehr weiß. Mhm. Also so traumatisiert und schockiert in dem Moment. Ganz genau. Kannst du dich denn überhaupt an den Hergang erinnern noch? Nein, ich kann mich, das Einzige, an was ich mich erinnern kann, ist an den Namen und wie die Wohnung aussah. Aber es kam zum Geschlechtsverkehr. Ja. Das schon. Das weißt du das oder hat man das hinterher rekonstruiert? Nein, das weiß ich. Das weißt du noch. Mhm. Ja. Ja, dann bei der Polizei. Und wie ging es dann weiter? Wie gesagt, ich musste dann aussagen, also eine Stellung geben dazu. Dann haben die mich nach Hause gebracht. Meine Eltern waren zu der Zeit nicht zu Hause. Mein Vater hatte Spätschicht und meine Mutter war beim Kegeln. Musstest du nicht noch zu einem Arzt, einem Gynäkologen? Nein. Und dann musste ich meine Mutti eben anrufen und sie ist dann nach Hause gekommen und dann haben meine Eltern theoretisch so reagiert, wie man eigentlich als Eltern nicht reagieren sollten. Haben gesagt, was hast du getan? Und eigentlich habe ich mich gefühlt, als wenn nur Vorwürfe waren. Was bist du mit dem auch mitgegangen? Sowas wahrscheinlich. So genau. Mhm. Und ich habe mich dann natürlich tierisch verschlossen. Und ich musste danach mit meinen Eltern auch nochmal zur Polizei, nochmal zusätzlich und nochmal eine Aussage machen. Und ich kam einfach damals mit dieser Situation nicht klar. Ich die Polizei hat es am Ende so hingestellt, als wenn ich es wollte. Hat die Polizei so hingestellt? Ja, ich weiß noch eine Situation, meine Mama ist bei der Polizei zusammengebrochen, hat gesagt, wie kann es sein, dass ein 15-jähriges Mädchen freiwillig ist für solche Männer? Hat dieser Mann bei der Vergewaltigung kein Kondom benutzt? Ich glaube ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber du hast, oder ihr habt ihn dann angezeigt? Ja, wir haben ihn angezeigt. Was ist daraus geworden? Nichts. Nichts? Nein, nichts. Gar nichts? Aber es gab eine Gerichtsverhandlung? Nein. Nein? Nein. Warum? Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ja, und jetzt habe ich, wie gesagt, 11 Jahre ging es jetzt gut, dass ich es für mich verdrängen konnte und mein Leben leben konnte. Mhm. Auch mal mit meinen Partnern, die nachher kamen, habe ich nie Probleme gehabt sexuell. Komischerweise, ich habe immer gedacht, was ist mit mir los? Bin ich irgendwie verkehrt? Diese ganze Sache kam jetzt nach 11 Jahren eigentlich aus dem Grund hoch. Ich habe meinen Traumjob verloren Anfang diesen Jahres. Was war das für ein Job? Ich habe bei der Allianz im Außendienst gearbeitet. Ja. Das war immer das, was ich schon, das wollte ich schon immer machen. Und ich hatte halt meinen Traum in beiden Händen und der wurde mir dann sehr böse aus der Hände gerissen, indem ich so dermaßen abgefertigt wurde. Ich habe alles für diesen Job gegeben, meine Gesundheit habe ich dafür gegeben. Also das war ein großes Misserfolgserlebnis für dich und würdest du sagen, dass diese Erschütterung, wenn man seinen Job verliert, das Ganze wieder hochgeholt hat, diese Geschichte eben auch? Ja, ja. Also in diesem Moment auf jeden Fall. Ich war einfach psychisch so angeknackst durch diese Sache, durch diesen Jobverlust. Wie hast du das denn gemerkt, dass das dann seitdem wieder so präsent für dich ist, dieses Thema? Es kam dann so, also ich hatte, wie gesagt, dann den Job verloren. Ein paar Tage später hat sich dann mein Partner von mir getrennt gehabt, mit dem ich allerdings jetzt seit 2 Wochen dann wieder zusammen bin. Ja. Und das hat mich dann so aus den Socken gehauen, dass ich einfach, ich bin in Depression verfallen. Ich weine. Ohne Grund. Also es geht mir heute gut, morgen geht mir tierisch schlecht, dann weine ich auf einmal von einer Sekunde auf anderen oder ich werde wütend. Ja, du hast im Moment auch keine Arbeit. Nein, ich bin im Moment krankgeschrieben aufgrund posttraumatischer Belastungsstörung und Burnout. Oh. Ja, und ich kriege mein Leben einfach nicht auf die Reihe. Also ich habe einfach Probleme. Man hört das manchmal, dass wirklich in der Tat Frauen so etwas verdrängen können. Manchmal gelingt das in der Tat. Und da gibt es in der Psychologie auch schon so Sichtweisen, dass man sagt, dann will man gar nicht ran rühren. Aber bei den meisten bricht es dann doch irgendwann raus. Und in deinem Fall ist das jetzt geschehen. Du hast es so viele Jahre geschafft, zur Seite zu drängen. Aber es war eben nicht verarbeitet. Ja. Es war einfach nicht verarbeitet. Und du bist belastet in anderen Bereichen. Und somit ist der Schutzmantel wahrscheinlich aufgesprungen jetzt. Ja, das war auch, wie gesagt, extrem durch diesen Job, weil ich einfach mein Umfeld nicht mehr wahrgenommen habe. Ich hab nur noch ich und meinen Job gelebt und dadurch ist meine Beziehung letztendlich dann natürlich auch kaputt gegangen. Und ich konnte über nichts mehr reden, außer über meinen Job. Und Weiß denn dein Freund, mit dem du jetzt wieder zusammen bist, weiß der von dieser Vergewaltigung damals? Ja. Hast du eigentlich diesen Mann dann irgendwann nochmal zufällig gesehen? Ja, nach der Tat habe ich ihn nochmal gesehen und er rannte mir dann hinterher und ich bin dann nur ganz schnell weggegangen und er kam einfach immer hinterher und ich bin dann irgendwann stehen geblieben und habe gesagt, hau einfach ab, sei froh, dass du nicht im Knast bist. Und danach habe ich ihn nie mehr wieder gesehen. Und ich möchte auf jeden Fall diesen Mann, also ich möchte diese ganze Sache wieder aufwühlen und will diesen Mann hinter Gittern bringen. Auch noch nach 11 Jahren, weil das, was der mir angetan hat, der darf nicht frei rumlaufen. Ja. Also, wichtig finde ich jetzt zunächst mal, dass du wieder stabiler wirst. Und das bedeutet, du musst dir jetzt Hilfe von außen suchen. Also ich bin schon in psychologischer Behandlung. Ich habe jetzt aber erst 3 Gespräche hinter mir. Also ich bin ganz am Anfang. Gut, das ist noch nicht viel, aber du hast es schon erwähnt. Du hast auch von der Vergewaltigung schon gesprochen. Sie war weiß es aber noch nicht detailliert. Mhm. Also so weit sind wir noch nicht. Mhm. Und ja, ich möchte einfach heraus im Moment. Und ich habe schon ganz extrem die Gedanken, dadurch, weil ich auch zweimal Selbstmord, also ja, ich wollte mich zweimal vors Auto schmeißen, mhm. weil ich einfach aus dieser Situation nicht mehr mhm. raus wusste und es war einfach die einzigste Möglichkeit. Das erste Mal konnte ich mich selber von abhalten. Ja. Noch am Schluss, das zweite Mal hat mich mein Freund davon abgehalten. Wie lange liegt das jetzt zurück? Das letzte Mal 2 Wochen. Mhm. Weiß das deine Psychologin auch? Ja. Ja. Vielleicht wäre ja, ich gehe mal davon aus, dass das so ein normaler Psychologenkontakt ist, einmal in der Woche. Genau. Ja. Vielleicht wäre in dem Fall, wo das so geballt bei dir jetzt stattfindet und du so angeschlagen bist, vielleicht wäre ein Klinikaufenthalt das Beste. Ja, da bin ich auch schon überlegen. Ich habe nur bis jetzt noch nicht das Richtige gefunden, dass die wirklich auch traumaspezialisiert sind. Ja, gibt es hervorragende in Deutschland. Beraten wir dich sehr gerne jetzt gleich im Hintergrund. Mhm. Würde ich fast sagen, Yvonne, würde ich fast sagen, dass so viel, was du jetzt gerade erzählt hast, dein Job, dieses Burnout, diese Depression und dann die Erinnerung an die Vergewaltigung, ich glaube es nicht, dass das mit einmal in der Woche eine Stunde Gespräch in den Griff zu bekommen ist. Es gibt so hervorragende psychosomatische Kliniken, da bist du dann, weiß ich, 4, 5, 6, 8 Wochen, aber dann auch wirklich gut betreut und jeden Tag kümmert sich jemand um dich. Ja, wie gesagt, das habe ich auch im Kopf. Ich habe auch gestern eine Situation gehabt, wo ich auch tierisch unter Schnappatmung gelitten habe und habe am ganzen Körper gezittert. Mhm. Also ich habe richtig einen Nervenzusammenbruch gehabt. Also pass auf, jetzt rufen wir dich gleich an. Das heißt, mein Psychologe, der Inga, ja. Und der berät dich, was es so an Kliniken, gerade auch für deinen Bereich, für das, was es bei dir geht, was es da so gibt. Mhm. Und der kann dir auch die Formalitäten noch erklären, wie man sich da anmeldet und so weiter. Mhm. Ja? Okay, ich bedanke mich. Sehr gerne. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Christian, 28. Guten Morgen, Christian. Hallo Domian. Christian, um was geht's? Ich habe ein kleines Problem, was mich sehr belastet. Ich bin jetzt mittlerweile seit 12 Jahren mit meiner Frau zusammen. Mhm. Wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet. Bitte? Wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet. Ja, also Jugendliebe ist das. Genau. Die erste Frau? Ja. Die allererste Frau? Also nicht meine erste Partnerin, sag ich mal. Also ich hatte schon vorher was mit anderen Frauen, mit anderen Mädchen. Bisschen Erfahrung gesammelt schon vorher? Genau. Aber also meine erste intensive Partnerin. Mhm. Mhm. Und es lief auch alles wunderbar eigentlich. Natürlich haben wir hier und da Schwächen gehabt in der Beziehung. Mhm. Aber ist sie in deinem Alter? Da ja, also ich war damals 16, sie war 13. Oh. Also sie ist jetzt 25. Ja. Ich bin auch ihr erster Partner. Ja. Also es lief alles wunderbar und vor 2 Jahren haben wir die Verhütungsmittel abgesetzt. Mhm. Haben halt einen Kinderwunsch gehabt, dann unserem gesamten Freundeskreis halt alle schwanger wurden mhm. und Kinder bekamen, wo halt über ein Jahr nichts passiert ist. Jetzt haben wir halt Fachärzte eingeschaltet, die gesagt haben, dass ich auf natürlichen Wege zeugungsunfähig bin. Mhm. Also ich kann halt keine Kinder haben, weil ich als Kind halt mal eine Krankheit hatte, die halt mit Hormonen behandelt wurde, mhm. was halt Auswirkungen hat heute darauf, dass meine Hoden unterentwickelt sind. Das heißt, du bist unfruchtbar? So wie es aussieht, ja. Mhm, ja. Was war denn das für eine Krankheit als Kind? Hodenhochstand. Ach, Hodenhochstand. Ach so, und das wurde mit Hormonen behandelt? Ich hatte es auf beiden Seiten. Hat die eine Seite wurde operiert und die andere Seite wurde mit Hormonen behandelt. Also ich weiß es nicht 100-prozentig, aber so nach meiner jetzigen Nachforschung sieht es halt so aus. Mhm. Und das ist halt rausgekommen letztes Jahr im September. Mhm. Seitdem ging alles halbwegs bergab. Ich habe meine Arbeit verloren. Kurz danach hat auch meine Frau ihre Arbeit verloren. Ja. Und ja, jetzt hat sich dann hat sich das einigermaßen gefangen und jetzt vorgestern habe ich ganz spontan eine Frau kennengelernt bei meinem Vater, die 42 Jahre alt ist. Und über deinen Vater? Bei meinem Vater, die war zu Besuch da oder ist immer noch da. Wie in der Wohnung einfach oder wie? Genau, ja. Die ist da zu Besuch, weil die hatte da, wo sie herkommt, halt Eheprobleme und wollte einmal 2 Wochen Abstand haben. Und die kennen sich, dein Vater und diese Frau? Auch erst ganz neu. Das ist die Schwiegertochter von der Freundin meines Vaters. Die Schwiegertochter von der Freundin des meines Vaters. Okay. Und wir haben uns halt Freitag kennengelernt und ist halt auch ein bisschen Alkohol geflossen und dann hat es voll geknallt mit dieser Frau. Das heißt Sex? Ja. Also auch vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten, das heißt, dir hat es gut gefallen? Sehr gut, ja. Sehr gut. Auch, und es war, man kann schon fast sagen, eine neue Erfahrung. Mhm. Wo hat das stattgefunden? Bei deinem Vater? Ja. In der Wohnung? In meinem alten Zimmer, so ungefähr. Im alten Kinderzimmer? So ungefähr, ja. Aber diese Frau hat dann ja auch einen Mann und einen Freund? Ja. Ja, verheiratet seit 21 Jahren. Ach so, wie alt ist sie? 42. Ja. So, jetzt ist aber die ganze Welt schief, was, oder? Jetzt ist irgendwie alles total durcheinander und ich habe seitdem nicht mehr richtig geschlafen. Habe mich auch schon am Samstag übel bei der Hausarbeit verletzt. Bin jetzt und bin völlig neben der Spur. Das ist ich kenne das gar nicht. Ich kenne das überhaupt nicht. Diese Situation ist völlig neu für mich. Das ist. Ist es auch ein bisschen schön? Ja, ja. Weil du ein bisschen verliebt bist in die Frau? Ja. Ist die Frau auch in dich ein bisschen verliebt? Ja, auf jeden Fall. Seid ihr in Kontakt? Ja, ganz schlimm. Ich komme gerade von da. Ach so. Und deine Frau weiß davon nichts? Nein. Und wir waren auch vorhin alle zusammen und haben zusammen ein bisschen, wir haben zusammen gegessen und... Ach so, ihr wart alle zusammen. Deine Frau war auch dabei? Ja, ja. Und dann müsst ihr da Theater spielen? Genau. Und du warst jetzt gerade ganz alleine bei der Frau? Also wir waren erst alle zusammen da und meine Frau muss morgen früh aufstehen halt und ist halt früh abgehauen und ich kam jetzt nach. Wer weiß denn jetzt davon? Mein Vater und ich. Ach, der Vater weiß auch Bescheid? Ja. Also er ist ja nicht blöd. Ja, klar. Na gut, man hätte ja sagen können, dass ihr so geschickt kaschiert habt. Wie beurteilt er denn die Lage? Er kennt euch ja nun dich sehr gut. Also ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Also das ist für mich, ist das die absolute Quälerei. Nee, ich meinte, was der Vater, wie der Vater die Lage beurteilt. Auch völlig locker. Locker? Ja, gar nichts los. Ist okay. Ist okay, na gut. Ist okay und muss mal sein. Also es ist gar kein Problem und ist gar nichts los und macht auch hier und da mal dumme Witze und ich stehe dann dumm da und denke mir nur, oh mein Gott, was ist hier denn los? Hast du denn das Gefühl gehabt, so in den letzten, ist ja auch eine lange Zeit, mit 16 zusammenzukommen und 12 Jahre dann zusammen zu sein, dass eigentlich auch ein bisschen die Luft bei euch raus war? Nein. Nein? Nein, nein, nein, nein. Also für mich gibt es keine andere Frau außer meine Frau. Offensichtlich gibt es schon doch noch eine andere Frau. Eigentlich nicht. Ja, aber eigentlich schon. Ja, aber eigentlich ist es überhaupt nicht der Fall. Es ist, weil du es dir wahrscheinlich immer so in deiner Vorstellung verboten hast. Ja, ja. Eigentlich auch normal, ne? Eigentlich normal, aber so ist es halt mal, dass man dann plötzlich völlig umgefegt wird von einer neuen Erfahrung. Ja, und irgendwie sitze ich jetzt hier und bin völlig... Durcheinander. Ja, war richtig. Wie lief denn der Sex in der letzten Zeit mit deiner Frau? Super. Super? Super. Aber das mit der neuen Frau war noch mehr super. Das war der Hammer. Das war der Hammer. Weil? Ich weiß es nicht. Das war einfach... Ich weiß es nicht. Das war... Kann man ja auch verstehen. Du bist seit 12 Jahren in einer festen Beziehung. Und ich gehe davon aus, dass du nicht fremdgegangen bist. Auf keinen Fall. Das habe ich ja vorausgesetzt, genau. So, und wenn du dann eine neue Erfahrung machst mit jemandem, den du auch noch toll findest, ist das ja klar, dass einen das völlig anfixt und man da fasziniert ist. Ja. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Das ist die große Frage. Das ist mein Problem. Das ist das Ding, warum ich, obwohl ich mir eigentlich gesagt habe, ich werde niemals im Fernsehen meine Probleme offenbaren, sitze ich jetzt hier und dachte mir gerade so, ich kann darüber mit niemandem reden, weil ich einfach so ein, was auch einfach kindheitsbedingt ist, so ein Vertrauensproblem habe, dass ich einfach auch meinen besten Freunden nicht traue. So, ich misstraue jedem Menschen eigentlich im Endeffekt. Lass uns mal durchspielen, was möglich ist. Möglich ist Variante A. Variante A, ihr kappt diese neue Beziehung, du und die Frau. Ja. Und lasst es definitiv sein. Ja. Dann könnte man sagen, wir kehren das Ganze unter den Teppich und legen den Mantel des ewigen Schweigens darüber. Das könnte man. Das ist eine Variante. Ja. Die andere Variante ist, dass du sagst, das kann ich nicht. Ich will und muss mit der Frau irgendwie weiter Kontakt haben. Wenn das ein starkes Gefühl ist, könnte man dir das auch nicht absprechen. Aber dann musst du über kurz oder lang es deiner Frau sagen. Die Frau wird sowieso die nächsten Tage wieder ins Ausland verreisen, wo sie zu ihrem Ehemann zurückfährt und gar nicht mehr hier ist. Ach so. Also ich nenne sie jetzt mal die Geliebte. Also die ist jetzt nur hier, weil sie mit ihrem Ehemann nach 21 Jahren Eheprobleme hat und die Schwiegermutter sie hergeholt hat, damit sie sich ein bisschen von ihrem Mann entfernt. Ach so, dann löst sich das Problem rein geografisch schon. Eigentlich rein theoretisch ja. Wie weit wohnt die? In welches Ausland fährt sie denn dann? In Polen. Na gut, das ist nicht so weit weg. Ja, trotzdem. Aber trotzdem. Also das ist unlogisch. Also ich meine, man würde sich nicht mehr sehen, wenn das wirklich nicht hier wäre. Okay, das heißt für dich jetzt? Schluss aus demnächst. Ja, trotzdem habe ich damit große Probleme. Weil du es gemacht hast? Ja. Ja, natürlich. Klar. Weil ich mich einfach schlecht damit fühle, okay. Weil, ja. Okay, dann, wenn die Frau wirklich weg ist aus deinem Leben, das wird so sein, meinst du? Aber erst so ungefähr in einer Woche. Mhm. Und mich zieht es jeden Tag dahin. Mhm. Das heißt, so der Teufel in dir sagt, ich genieße diese eine Woche noch. Eigentlich ja, aber eigentlich kann ich es auch gar nicht. Mhm. Es ist alles so ganz. Ich kenne sowas nicht. Es ist ja auch eine Frage, ob das nur so eine sexuelle Attraktion ist, die da stattfindet, oder ob du dich wirklich in diese Frau anfängst zu verlieben. Das ist eine wichtige Frage. Nee, das glaube ich nicht. Nicht. Es geht um Sex. Ja, ja. Mhm. Und der einfach irgendwie ganz anders ist und eigentlich auch eine ganz normale, ja, ich werde nicht sagen besser, aber. Du bist mit deiner Frau eigentlich glücklich. Sehr, ja. Sehr. Du möchtest mit dieser Frau eigentlich auch zusammenbleiben. Auf jeden Fall, definitiv. Und eventuell auch ein Kind adoptieren oder irgendwie auf anderen Wege ein Kind bekommen. Ja, hundertprozentig. Mhm. Das heißt, du möchtest dieses Glück eigentlich nicht zerstören. Genau, das ist mein Problem und darum kann ich auch mit niemandem drüber reden. Mhm. Ja, Christian. Gibt es zwei Varianten? Entweder du sagst es deiner Frau, wenn du das schlechte Gewissen nicht aushalten kannst. Das traue ich mich nicht. Gut. Dann musst du schweigen. Ja, aber ich meine, leb mal damit, ne? Ja, beides. Es gibt nur das oder das. Ich finde beides unter Umständen legitim. Ich finde es auch legitim, nach so einer langen Beziehung mal ein neues sexuelles Erlebnis zu haben und das auch mal zu genießen. Und da muss man den anderen auch nicht gleich kränken und ihm alles haarklein auf die Nase binden. Finde ich auch eigentlich okay. Das sehe ich eigentlich auch so. So. Aber da musst du es auch durchziehen und dann ist aber auch Schluss und dann für immer Schluss. Ja, das ist ja nur es kreist die ganze Zeit nonstop in meinen Gedanken. Nonstop, ohne Pause. Mhm. Natürlich ist es ein Betrug an deiner Frau. Das musst du dir vor Augen halten. Das ist aber es kreist mir auch im positiven Sinne im Kopf herum. Und das ist mir auch gerade, genau das ist mir auch so ein Dorn im Haken. Weil mir das so. Ist mir völlig klar. Ist mir völlig klar. Es ist auch einfach so eine Art Bestätigung. So ja, du hast ja nun auch mit deinen 28 Jahren noch nicht viel im Bereich der Sexualität erlebt. Genau, ja, genau. Insofern ist es völlig menschlich, nur allzu menschlich, dass du da jetzt mal das genießt. Mensch, Junge, dann genieß es und dann mach einen Strich drunter und dann ist gut. Ja. Das, ja. Wenn man damit leben kann, wenn du sagst, ich komme mir wie das letzte Arsch meiner Freundin gegenüber vor. Frau, natürlich Frau, ja, ja, klar. Dann muss man es sagen, aber das muss man immer abwägen. Du verletzt sie natürlich ungemein. Ob es das wert ist. Wenn du in die Frau verliebt wärst, dann müsstest du es sagen. Dann würde ich dich gar nicht loslassen, ohne dir zu sagen, dass du das sagen musst. Nee, aber, so würde ich es nicht nennen. Aber die Bewertung der Sexualität, manchmal ist mir das alles zu hoch bewertet. Dann kann man auch mal sagen, okay, komm, lass mal 5 gerade sein und ist gut. Vielleicht bringt das auch neuen Schwung in euer Intimleben rein. Kann ja auch sein. Das kann sein, auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Wir haben alles erörtert. Das ist deine Gewissensentscheidung jetzt, Christian. Es ist deine Gewissensentscheidung. Das kann ja kein Mensch abnehmen. Ja, jeder Handel. Ich sag dir, wenn wir jetzt eine Blitzumfrage machen können, wir haben bestimmt 50 zu 50. Ja. Eine sagen so, andere sagen so. Eine sind empört darüber, dass ich gesagt habe, mach es und schweige. Und die anderen sagen, ja, ist okay, komm, mach. Haben wir alle auch schon mal irgendwie erlebt und so. Ja. Ich denke auch, ich denke, du hast recht auf jeden Fall. Es ist eine schwierige Sache, aber ich denke mal, du hast recht auf jeden Fall. So, mehr kann ich nicht sagen. Du musst handeln und entscheiden für dich. Ja. Aber wir haben darüber geredet. Cool, Domian. Das ist ja auch wichtig. Cool, Domian. Das hat mir auch echt geholfen. Christian, alles Gute wünsche ich dir. Ich danke dir. Gerne. Ich danke dir. Und mach weiter so, ne? Gerne. Tschüss. Auch rein, ciao. Ach, wir haben schon 1.50 Uhr, wie die Zeit vergeht. 1.50 Uhr und 30 Sekunden und ich sage herzlich willkommen zu Gisela. Die ist 51. Guten Morgen, Gisela. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Gisela, um was geht's bei dir? Es geht um eine ganz traurige Geschichte, weil ich habe am Freitag meine Tochter verloren. Wie alt ist deine Tochter geworden? 27. Was ist denn passiert, Gisela? Sie ist am 20. Januar zum Notfall geworden. Sie war vorher gesund und ist plötzlich mit Atemnot zusammengebrochen und ist eingeliefert worden auf Intensiv mit einer akuten Lungenentzündung, beatmet worden und ist 8 Wochen und einen Tag auf Intensiv gelegen. Wir haben jeden Tag gehofft und gebangt. Es wurde mal ein bisschen besser, mal ein bisschen schlechter und ja, bis zur letzten Stunde haben wir gehofft, aber es ist leider... Und sie ist dann letztendlich an den Folgen dieser Lungenentzündung gestorben? Ja. Woher hat sie denn die Lungenentzündung? Ja, das kann uns noch keiner sagen, das wird noch erforscht jetzt, also... Also eigentlich eine junge, gesunde Frau? Ja. Wie tragisch. Ja. Am Freitag ist sie gestorben? Am Freitag um 18.59 Uhr. Und wir sind entfernt, wir wohnen in Nordhessen und sie ist bei Westfalen und es war eine Strecke dann und wir sind dann noch nachts zu ihr gefahren und konnten uns noch von ihr verabschieden. Aber da war sie schon verstorben? Ja. Ihr habt sie dann noch, also sie war dann noch im Krankenzimmer oder? Im Abschiedsraum. Im Abschiedsraum? Ja. Das heißt, ihr kam dann an und die Tochter war tot? Ja. 27 Jahre alt? Ja. Und wir sind jetzt so wie ferngesteuert. Wir planen jetzt alles und müssen alles organisieren, weil man ja nicht so plant, für sein Kind die eigene Beisetzung da alles zu organisieren. Das ist sehr schwer, sehr, sehr schwer. Ist diese Tochter dein einziges Kind? Nein, ich habe 3 Kinder, 3 erwachsene Kinder. Ja. Die ganze Familie ist geschockt. Ja. Ausnahmezustand, also... Deswegen bin ich auch um die Uhrzeit noch wach, weil für mich gibt es jetzt keine Tageszeit, so richtig. Hat sie denn vorher eine Reise gemacht zum Beispiel, dass sie sich da das geholt hat? Nein. Weil sie war Weihnachten noch eine Woche, also bei den Feiertagen noch eine Woche bei uns. Und war wirklich so ganz normal, fit und vital. Und also sie war auch nicht anfällig für Krankheiten? Nein, überhaupt nicht. Hatte sie auch schon Familie? Nein, sie ist so Single, hat ihre eigene Wohnung, ihre Arbeit. Was hat sie beruflich gemacht? Sie ist durch ihre Sehbehinderung, also sie hat im Alter von 7 Jahren hatte sie einen Hirntumor, der eine Sehbehinderung ausgelöst hat, auf die Sehnerven gedrückt hat. Und dadurch ist sie in so einer Behinderteneinrichtung, hat sie gearbeitet. Mhm. Ne? Aber sie war so geistig ganz fit und ganz normal. Ja, sie war vollkommen, also vollkommen gesund nach dieser Erkrankung. Die ist ja schon 20 Jahre zurück. Hat sie sich vollkommen erholt, hat ihr selbstständiges Leben gelebt, was ich auch immer unterstützt habe. Ja, und deswegen halt von uns entfernt. Ich hätte es lieber gehabt, wenn sie bei uns in der Nähe gewesen wäre, aber... Ihr seid dann in der Nacht, an dem Abend noch dorthin gefahren, wie du gerade erzählt hast. Da wusstest du ja schon, dass sie tot ist. Ja. Was ist das für ein Gefühl? Man sitzt im Auto, auf der Autobahn und weiß, ich fahre jetzt zu meinem toten Mädchen. Da hast du kein Gefühl mehr. Da bist du gar kein Mensch mehr. Da fährst du nur noch wirklich wie so ein Roboter. Bist du alleine mit deinem Mann gefahren? Oder ja, ich bin mit meinem Mann gefahren. Der ist eigentlich Stiefpapa, aber für sie der richtige Papa. Und, also eine Beziehung. Domian, was das Schöne ist, für mich, was ich jetzt für mich sagen kann, ja, schön in Anführungsstrichen, meine Tochter ist von uns gegangen in der Nacht, an dem Abend, am Freitagabend. Das Wetter war extrem schlecht. Und am Samstagmorgen, seit Samstagmorgen strahlender Sonnenschein. Mhm. Und ich glaube wirklich, sie schickt uns das. Mhm. Und sie sagt uns, seid nicht traurig, mir geht's gut. Mhm. Wir haben unser Kind angetroffen, mhm, um 22 Uhr, 22.30 Uhr. Und sie hat ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Mhm. Also ein Lächeln. Sie war ganz entspannt und... Ja, ich sag zu meinem Mann, guck doch mal, entweder ist jetzt mein Hirn irgendwie durch den ganzen Stress, weil sie war ja 8 Wochen auf Intensiv und wir sind immer hin und her, Klinik, zu Hause und mhm, wieder arbeiten und... Ne? Und mein Mann sagt, nein, das stimmt wirklich, sie lächelt. Mhm. Ne? Und sie sah nicht krank aus, als sie da lag. Wobei sie wahrscheinlich sehr mitgenommen war durch das lange Liegen auf der Intensivstation. Ja, aber Domian, ich sag dir, sie hatte ein Gesichtchen wie ein Engel. Sie hat gelächelt und sie hat mit mir gesprochen in dem Moment. Weißt du, dass ich das ganz tröstlich finde, wenn man das sagen kann von einem Toten? Es wäre viel schlimmer gewesen, wenn ihr Gesicht verzerrt gewesen wäre oder... Da hatte ich ja Angst vor, das habe ich ja befürchtet. Mhm. So war sie das zeigt, dass sie in Frieden gegangen ist. Als ob sie mir sagen wollte, Mama, mach dir keine Sorgen, mir geht's jetzt gut. Mhm. Und da, wo ich bin, da werden wir uns wiedersehen. Mhm. Und ich habe mir zwei Lieder ausgesucht, also wir haben uns zwei Lieder ausgesucht für die Trauerfeier. Ja, welche Lieder sind das? Somewhere Over the Rainbow, ja, wo wir uns wiederfinden. Mhm. Wir alle. Mhm. Also wir alle, die verbunden sind, wir Familie, Freunde, alle, die wir uns gern gehabt haben. Und das zweite Lied? Und das zweite Lied ist Time to Say Goodbye. Mhm. Und das wird dann das Schlusslied sein, wenn wir zum Grab gehen. Sie ist am Freitag gestorben. Ja. Wann hast du das letzte Mal mit ihr gesprochen? Also sprechen konnte ich die letzten Wochen nicht mit ihr, weil sie dauernd in Narkose lag. Ach, so schlimm war es? Ja. Also man hatte sie in ein künstliches Koma gelegt? Ja, genau. Weil die Lunge war so angegriffen, dass sie ins künstliche Koma gelegt werden musste. Aber das war notwendig. Aber du denkst bestimmt nach, was waren denn meine letzten Worte mit ihr dann noch weiter zurück? Also meine letzten Worte mit ihr waren, als sie noch bei Bewusstsein war, auch im Krankenhaus, dass ich ihr viel Kraft mitgebe und dass sie das schafft und dass ich sie liebe. Und sie hat gesagt, Mama, ich will mit heim. Mhm. Und ich habe ihr gesagt, du schaffst das, weil meine Caroline ist eine Stierfrau, mhm, und die ist stark. Mhm. Aber diese Krankheit hat sie leider nicht überwunden. Ne? Und man konnte es dir nie erklären, warum man die Krankheit nicht in den Griff bekommen hat. Nein, die Ärzte, die sind an ihre Grenzen gegangen und die haben alles versucht, wirklich alles. Mhm. Ja. Und manchmal ist halt jemand über uns mächtiger. Mhm. Natürlich. Naja. Ja. Und ich habe einen großen Glauben, einen starken Glauben. Wenn du einen großen und starken Glauben hast, ist das etwas sehr Gutes. Ja. Das ist ein großer Trost. Und mein Bild ist, wir sehen uns am Regenbogen wieder. Mhm. Und wir müssen alle gehen. Mhm. Und wir sind nicht die einzigen Eltern, die ihr Kind verloren haben. Mhm. Es gibt noch viele, die dasselbe Schicksal erleiden. Jeden Tag, jeden Tag. Ja. Jeden Tag. Und es ist so hart. Wir waren heute... Wir müssen ja alles machen, ne? Mhm. Du musst ja so viel organisieren. Mhm. Du kannst ja eigentlich gar nichts machen, ne? Mhm. Wobei, aber du musst ja. Wobei dieses Organisieren einen auch ganz gut ablenkt, wenn man sonst vielleicht noch angeschlagener und trauriger wäre. Ja, aber das, weißt du, was mir so weh tut, dann kommen Leute und sagen, ach du schaffst das ja, du bist so stark. Mhm. Aber ich bin nicht stark. Mhm. Ich glaube, dass viele auch ganz hilflos sind und gar nicht richtig wissen, was sie sagen sollen. Ja. Dann sagen die so komische Sachen, das darf man den Leuten mal gar nicht übel nehmen. Die wissen nicht, was sie sagen sollen. Eigentlich, ich bin nicht stark. Eigentlich sollten sie dich in den Arm nehmen und gar nichts sagen. Ja. Das wäre es. Oder einfach nur da sein. Weißt du, wir möchten jetzt halt für Caroline den Abschied so würdevoll und so schön, wie sie sich das gewünscht hätte, so gestalten, ne? Und wir mussten uns aussuchen, was Caroline jetzt noch anziehen kann. Gisela, jetzt muss ich dich leider unterbrechen, weil die Sendung gleich abrupt aufhört. Ja. Aber wir rufen dich gleich wieder an. Ja, du legst okay, bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke. Okay, tschüss. Jo.